in seinem Grundriss so lustig in seinem Verhältnis, nicht wahr? Das ist schon deswegen Schubert interessiert, nicht wegen seiner Schönheit an sich. Es zeigt sich dann, dass dieses Thema außerordentlich brauchbares Modell ist, nicht nur wegen seines Grundrisses, sondern natürlich auch wegen seines Rhythmus. Und nun, wenn ich mal ein paar Variationen anspielen darf, es beginnt zunächst in guter konventioneller Manier, dass die erste Variation das Thema, die Bewegung ein wenig steigert. Eine Art Also hier Rollvariationen.